Nach allem, was man so mitkriegt, ist der Begriff der Polyamorie in den 90ern in den USA aufgekommen, in einem feministischen, queer-feministischen Kontext. Die ersten Publikationen zu dem Thema sind eigentlich alle von Frauen, die aus diesen Debattenzusammenhängen kommen, ich glaube größtenteils auch lesbische Frauen. Das bekannteste ist natürlich The Ethical Slut von Dossie Easton und Jen Tardy, was gemeint ist, wenn irgendwo von der Polybibel die Rede ist. Das ist das bekannteste Buch. Es gibt noch diverse andere, die ich, deren Namen ich jetzt nicht alle weiß und die ich jetzt recht nicht gelesen habe, aber also da kommt es ursprünglich her und das hat sich dann etwas ausgebreitet im Laufe der Jahre und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube so seit Mitte des letzten Jahrzehnts auch zunehmend in Deutschland Fuß gefasst. Dabei hat es diesen feministischen Kontext so etwas hinter sich gelassen. Also es ist nach wie vor in feministischen Kreisen natürlich auch eine bekannte Konzeption oder was diskutiert wird, aber mittlerweile ist es auch in anderen Milieus verbreitet und in der Art, wie es jetzt so in den letzten Jahren auch zunehmend in den in den Mainstream-Medien sozusagen diskutiert wird, spielt dieser feministische Kontext, aus dem es ursprünglich stammt, eigentlich so ziemlich gar keine Rolle mehr. Das fällt dann natürlich so nach und nach raus. Also es ist mittlerweile auch, also nach meinem Eindruck, vor allem verbreitet in zum einen so Esoterikkreisen und auch so Hacker-Nerd-Kreise. Ich glaube, da sind so Milieus, wo der Begriff prominenter ist als in anderen Teilen der Gesellschaft vielleicht. Also mal abgesehen von jetzt so Gender Studies-Leuten. Und was jetzt alles gar nicht respektierlich gemeint ist. Wie gesagt, zunehmend kommt es auch so in breiteren Medien an. Es gab auch schon in der Bild-Zeitung sogar ein ganz wohlwollendes Porträt von einer Dreiergruppe von Leuten, die in so einer polyamoren Beziehung leben und auch Kinder großziehen. Der Schockwert ist offensichtlich nicht mehr so groß, aber das ist ja auch gar nicht so schlecht. Zur Definition von Polyamorie, also es gibt natürlich keine Definition, aber die Grundidee ist, die der Name auch schon sagen soll, der sich aus dem griechischen Wort für viel und dem lateinischen Wort für Liebe zusammensetzt, gemeint sind emotional nicht exklusive Beziehungen. Die Grundidee ist, man kann mehrere Menschen zugleich lieben und dass Person A außer Person B auch noch Person C liebt, nimmt der Liebe zu Person B ja nichts weg. Also häufig kann man irgendwelche Vorträge sich anhören, wenn man Lust dazu hat, darüber, dass Liebe ja nicht ein Kuchen ist, den man aufzuteilen hat, sondern dass Liebe vielleicht eher wie ein Muskel ist, den man trainieren kann und solche Dinge. Nein. Es kommt ein bisschen dann darauf an, mit wem man redet, welche Färbung das genau annimmt. Also eine Grundidee, die auf jeden Fall noch fest zum Konzept von Polyamorie dazugehört, ist, dass die Leute offen mit allem umgehen sollen, also alle Beteiligten sollen im Bild darüber sein, was passiert. Wenn man einen Partner hat, der denkt, man wäre in einer monogamen Beziehung, dann ist es keine Polyamorie. Und idealerweise sollten auch die Leute, mit denen man dann vielleicht irgendwelche Affären hat, auch Bescheid wissen, wie die Situation ist. Also das ist eigentlich so eine Regel, dass alle Beteiligten informiert sein sollen, worüber genau, das weiß man jetzt nicht so, aber irgendwie über die Beziehungssituation der Leute, mit denen sie sich da einlassen. Und das kann dann unterschiedlich streng interpretiert werden, offensichtlich dieses Prinzip. In einer Version von Polyamorie nähert es sich dann tatsächlich auch so eine Art Gruppenehe an, wenn nämlich die Leute, die erstmal in so einer verbindlichen Liebesbeziehung sind, alle ihren Konsens geben müssen, bevor jemand aus der Gruppe mit irgendjemand anders noch was anfangen kann oder so, dann ja, dann gewinnt es offensichtlich so ein bisschen Züge von der Gruppenehe. Also es gibt dann halt Leute, die von der Gruppe per Konsens aufgenommen werden und die dann irgendwie zu dieser Polygruppe dazugehören. Also das wäre jetzt die restriktivste Variante, die man mit diesem Begriff verbinden kann. In dem Fall wäre dann eben auch klar, dass es, also was mir eine wichtige Differenzierung ist, die beim Polyamorie-Begriff nicht so zentral ist im Allgemeinen, in dieser Konzeption wäre dann eben auch wieder das eigentlich eine relativ exklusive Beziehungsform. Es gibt andere Formen von Polyamorie, es steht ja jedem frei, sich auf diesen Begriff auf die Fahnen zu schreiben oder nicht. Manche Leute grenzen sich dann relativ streng von Swingern ab. Das kann man manchmal finden, wenn man in den entsprechenden Foren sich umschaut, dass Leute, die sich Polyamor nennen, betonen, dass sie also mit Swingern nichts zu tun haben und eben diesen Begriffsbestandteil Liebe stark betonen und Wert darauf legen, dass es eben hier nicht nur um Sex geht, sondern um Liebe. Und also das ist ein Zug, den ich auch kritisiere. Also zum einen, der Begriff legt es etwas nahe und die Polydebatte hat dann manchmal, man kann natürlich, wie gesagt, nicht von einer einheitlichen Polydebatte sprechen, aber es hat häufig Züge in diese Richtung, dass Liebe sehr, sehr emphatisch hochgehalten wird und zwar im Kontrast zu nur Sex. Das ist ein Zug, den ich auch nicht teile an manchen Versionen von Polyamorie. Nichtsdestotrotz kann man die Position, die ich vertrete, als eine Form von Polyamorie bezeichnen. Ich werde mit diesem Buch natürlich auch regelmäßig als Exponent von Polyamorie tituliert, gerade in Medien oder so, es ist nicht so wahnsinnig viel drüber berichtet wird, aber wenn ich mal erwähnt werde mit meinem Buch, dann eben werde ich häufig dieser Polyamorie-Sache zugerechnet und obwohl ich diesen Begriff selber nicht verwende, aus verschiedenen Gründen, von denen ich jetzt ein paar schon angedeutet habe, wehre ich mich da auch nicht dagegen, denn es ist an sich jetzt nach dem gängigen Verständnis erstmal eine korrekte Anwendung des Begriffs, soweit ich sehen kann. Ich selber verwende den Begriff auch deswegen nicht, weil es mir eben zu stark Züge so einer Subkultur oder Bewegung oder so einer neuen sexuellen Identität trägt. Und es ist dann quasi als Alternativmodell aufgebaut wird, das sozusagen dann also eine Parallelkultur zur Monogamie darstellen soll. Und manche Polyamoristen entwickeln auch eine große Leidenschaft, wenn es darum geht. Diese ganze Begriffsarbeit, die Beziehungsratgeber und so kosmopolitenartige Journalisten und Journalistinnen geleistet haben, das nachzuholen für Polyamorie und alle möglichen Begriffe zu erfinden und auch eine eigene Ratgeberliteratur zu publizieren zu Polyamorie. Und da gibt es dann alle möglichen lustigen Differenzierungen zwischen Primary oder Primärbeziehung und Secondary-Beziehung. Manche Leute haben dann so einen Spaß daran, die verschiedenen Beziehungskonstellationen mit irgendwelchen Buchstaben zu bezeichnen, die bezeichnen sollen, wer mit wem ein Verhältnis hat und wer nicht. Und dann gibt es V-Beziehungen und geschlossene Dreiecke und was weiß ich, S-Beziehungen, keine Ahnung. Also da gibt es manche Leute, die eine große Kategorisierungswut auch entwickeln. Es ist eine Sache, die ich auch gar nicht nur negativ bewerten will. Also viele Leute in unserer Gesellschaft haben anscheinend ein starkes Bedürfnis, dass ein Lebensmodell, was sie wählen, einen Namen hat, mit dem auch ein Wikipedia-Artikel verbunden ist, der ihnen die Gewissheit vermittelt, dass es noch andere Leute gibt, die auch so sind wie sie und die auch nicht irgendwie krank sind oder so. Das fände ich natürlich schöner, wenn die Leute da ein bisschen mehr Souveränität hätten. Aber angesichts dessen, dass es so ist, finde ich es immer noch ein Fortschritt, dass es jetzt diesen Wikipedia-Artikel über Polyamorie gibt und diverse Foren und Internetseiten und Gruppen und Bücher und so weiter. Und dass diese Leute dann sagen können, was man eben auch häufiger in irgendwelchen Foren lesen kann, wenn man sich da die Vorstellungsrunden durchliest oder so. Ja, ich habe immer gedacht, mit mir stimmt irgendwas nicht und ich war so unglücklich in meiner Monogamisierung und dann habe ich rausgekriegt, was Polyamorie ist und jetzt bin ich so erleichtert und so. Das ist ja schön, wenn diese Leute auch da, auf diese Weise, wenn es ihnen möglich gemacht wird, auf diese Weise vielleicht eine Lebensform zu wählen, die ihnen besser entspricht und sie vielleicht auch auf diese Weise der Einsicht näher kommen können, dass es vielleicht nicht so entscheidend ist, ob es ein vorgefertigtes Modell gibt, dem man entspricht oder nicht, sondern dass man die Dinge einfach irgendwie regeln kann. Deswegen, also aus solchen Gründen bevorzuge ich den Begriff offene Beziehung. Der wird zwar populär dann häufig anders interpretiert, aber meine Idee, die ich damit verbinde, ist, dass das Wort offen eigentlich gut zum Ausdruck bringt, worum es geht, nämlich darum, dass man im Einzelfall entscheiden muss, welche Art von Beziehung sinnvoll ist und wie man das gestaltet und dass es nicht darum geht, mit einem vorgefertigten Modell durch die Gegend zu laufen und schauen, dass man jemanden findet, der da eine bestimmte Leerstelle ausfüllen kann und so wie so ein Puzzleteil die richtige Charakterform hat oder so, um da in diese Maschinerie des Privatlebens sich einzufügen, die da irgendwie festgelegt ist. Intime Beziehungen sind nun mal sehr, sehr individuelle Angelegenheiten. Es geht darum, Dinge, die sehr intim sind, wie ja irgendwie trivialerweise dem Wort zu entnehmen ist. Das sind Dinge, wo Leute sich stark unterscheiden, wo sich die Bedürfnisse und Wünsche stark unterscheiden, wo sich die Biografien und die Erfahrungen stark unterscheiden wo es eigentlich mir sinnvoll erscheint, ohne fest vorgefertigte Modelle zu arbeiten, was natürlich dann allerdings voraussetzt, dass man etwas mehr klärt und diskutiert, was jeder eigentlich will und sich erhofft und so weiter. Also viele Dinge, die sonst als selbstverständlich gelten, sind dann eben nicht mehr selbstverständlich, sondern bedürfen irgendwie der Diskussion. Das macht die Sache natürlich etwas komplizierter. Das macht die Sache auch deswegen komplizierter, weil unsere Begrifflichkeiten sehr stark geprägt sind von einem monogamen Beziehungsmodell. Und es macht die Sache auch deswegen komplizierter, weil die meisten von uns emotionale Muster haben, die geprägt sind von häufig auch eben Beziehungserfahrung in monogamen Beziehungsmodellen. Und aber eben auch einer Beziehungskultur, die eben bestimmte Sachen voraussetzt. Und also ich meine, das populärste Beispiel dafür ist immer Eifersucht. Ich will immer gar nicht so viel über Eifersucht reden eigentlich, aber es wird von vielen Leuten als das wichtigste Problem für nicht-exklusive Beziehung empfunden. Und deswegen habe ich dann eben auch ein Kapitel über Eifersucht in meinem Buch und so. Das ist natürlich für viele Menschen ein Problem und man kann es natürlich auch nicht einfach durch die bessere Einsicht verschwinden machen, wenn man damit nun konfrontiert ist. Das ist aber erstmal gar nicht, worauf ich so den größten Wert legen würde, sondern ich würde eher so den größten Wert darauf legen, dass dieser Affekt der Eifersucht abhängig davon, wovon er ausgelöst wird, halt vielleicht selber das Problem sein könnte, im Gegensatz zu dem, was ihn auslöst. Es kommt natürlich immer darauf an, es gibt legitime Formen von Verlustangst, beziehungsweise was in meinem Fall legitim ist, hängt dann natürlich davon ab, wie die Leute sich eben einigen, was sie für ein Verhältnis haben. Aber grundsätzlich ist es einfach für den, also unabhängig davon, ob man jetzt ein Riesenproblem damit hat und damit zurechtkommt oder nicht, scheint es mir eine wichtige Einsicht zu sein, dass vielleicht, wenn jemand Eifersucht, starke Eifersucht hat in Bezug auf bestimmte Dinge, dass sich dann erstmal die Frage stellt, ob das überhaupt nach den Maßstäben der Person, die eifersüchtig ist, sinnvoll und angemessen ist, oder ob dieser Affekt nicht eigentlich darauf abzielt, die Freiheit des Partners in der Weise einzuschränken, die man auch selber gar nicht gutheißen kann. Ich weiß nicht genau, wie lange ich schon rede, vielleicht. Ja, also ich sage gleich noch kurz, also ich weiß nicht, wie praktisch das jetzt alles geworden ist, vermute ich noch nicht so sehr, aber wir diskutieren ja noch weiter. Ja, also so diese ganze Polyamorie-Debatte hat in der Linken, also vielleicht gehe ich da auch noch kurz ein, in der Linken recht widersprüchliche Reaktionen erfahren, soweit ich es mitgekriegt habe. Also ich bin halt nicht so super vernetzt und lese nicht alle Szenenmedien oder sowas, aber also beispielsweise in der Jungle World, wenn ich jetzt aus eigener Erfahrung berichten soll, die Diskussionsbeiträge, die da sich an mein Dossier damals angeschlossen waren, eigentlich, also die haben alle negativ Bezug genommen auf meinen Text, mit einer Ausnahme, das war ein Freund von mir, den ich extra reinbeziert habe. Es gibt aber auch, es gibt natürlich aber auch eine positive Rezeption dessen also die innerlinke Debatte darüber funktioniert nochmal, scheint ein bisschen anders als die Debatte in der größeren Öffentlichkeit sozusagen. Es scheint mir wichtig, da ein bisschen zu differenzieren, weil es darauf auch ankommt, was für Maßstäbe man anlegen kann. Also für so eine breitere öffentliche Debatte scheint es mir, also verstehe ich nicht so richtig, wie man diese Polyamorie-Sache schlecht finden kann. Also die Sache ist ja, dass jahrelang, also seit diese 68er-Geschichte irgendwie abgefrühstückt war, das überhaupt kein Thema mehr war in Mainstream-Medien sozusagen oder in der breiteren Öffentlichkeit. Und das Einzige, was man auch für Kommentare kriegen konnte mit nicht exklusiven Beziehungskonzepten war, ja, das haben die 68er ausprobiert und es hat nicht funktioniert, Kapitel abgeschlossen. Und je nachdem, wie man gefragt hat, hat man halt noch irgendwelche Auskünfte darüber gekriegt, dass sowas ja sowieso nur eine befremde männliche Sexualität sei, weil Frauen ja gar nicht so ein Bedürfnis hätten nach irgendwie unverbindlichem Sex, sondern es seien nur diese Machos vom SDS gewesen und Rainer Langhans und so. Und also ich empfinde es einfach als großen Fortschritt, dass unter dem Begriff Polyamorie, wie auch immer man kritisch sich dazu noch verhalten mag, das jetzt überhaupt wieder ein Thema ist und dass das auch zunehmend als legitime Option für Menschen diskutiert wird. Also dass die Selbstverständlichkeit, dass es eigentlich nur ein Beziehungsmodell gäbe, was ja sowieso auch, also historisch totaler Quatsch ist oder sowas, aber so, wenn man sich mal ne, die Bravos durchliest und die Brigitte und Man's Health oder was weiß ich nicht und die Medien sich anguckt, also auch was da für Geschichten uns erzählt werden von den Filmen und Serien und Literatur und sowas. Es war eben lange irgendwie überhaupt nicht denkbar für viele Leute, dass es da eine Frage gibt. Und das empfinde ich erstmal als sehr positiv, dass das so langsam sich aufweicht und da sehe ich eben auch Parallelen, dann insbesondere zu den Fortschritten, die wir in Bezug auf Homosexualität gemacht haben in den letzten Jahrzehnten. Also auch das war eben eine Zeit lang offiziell einfach selbstverständlich, dass es das entweder nicht gibt oder dass, wenn es krankhaft ist und dass man es nicht als legitimen Lebensentwurf sehen kann. Das empfinde ich erstmal als etwas sehr Positives und als etwas, wo gerade auch die Linke Interesse daran haben müsste, das zu befördern und sich da positiv dazu zu verhalten. Viele Linke scheinen aber eben eher sich da angegriffen zu fühlen auf verschiedenen Ebenen und eine Abwehrhaltung zu diesem Polyamorie-Ding einzunehmen. Also natürlich ist klar, dass so wie es jetzt in breiteren Medien ankommt, ist nicht gerade kein großer revolutionärer Gehalt in dieser Ideologie ist, sondern natürlich fühlt es sich schon ganz gut in gewisser Hinsicht in so einem, in Anführungszeichen, neoliberalen Alltag. Und diese Parallelen, die da manchmal gezogen werden, meistens polemisch, so zu den Anforderungen an Flexibilität und häufige Wohnortwechsel und Konsumdenken und sowas, an denen ist natürlich was dran. Nur das heißt für mich noch nicht automatisch, dass das eine schlechte Sache ist. Also in diesem Bereich hat neoliberales Denken nun mal dann halt ein progressives Potenzial, scheint mir. Sage ich jetzt mal so provokativ hier. Also ich meine, natürlich liegt dann auch auf der Hand, wo da problematische Aspekte sind und in welche Richtung man das vielleicht nicht weitertreiben sollte, was dann natürlich auch regelmäßig passiert, also so bestimmte Formen von Konsumdenken und Konkurrenzdenken und so weiter sind natürlich keine gute Grundlage für zwischenmenschliche Beziehungen, nur die werden ja nicht eingeführt dadurch, dass man das jetzt auch Polyamorie nennen kann, die waren ja vorher auch schon da, also das ist ja in der Monogamie kein unbekanntes Phänomen, also wer vielleicht mal die älteren Romane von Michel Houellebecq gelesen hat oder so, kennt er vielleicht Texte, wo das eine prominente Rolle spielt. In einer gewissen Weise hat Polyamorie natürlich gerade das Potenzial, so ein Konkurrenzdenken auch zu entschärfen, indem eben es nicht mehr so ein Entweder-Oder-Prinzip gibt und man sich nicht mehr zwingend entscheiden muss zwischen verschiedenen Partnerschaften oder zwischen treu sein und betrügen oder so, sondern bestimmte Dinge auch einfach nebeneinander bestehen lassen kann, dadurch eine bestimmte Konkurrenz gar nicht erst aufkommt. Also insofern gibt es eine linke Kritik an Polyamorie, die ich berechtigt finde, die aber eher als, die meiner Ansicht nach eher darauf auslaufen muss, zu sagen, eine bessere Form von nicht exklusiver Beziehung muss so und so aussehen. Und deswegen halte ich es für problematisch, dass in vielen linken Texten Polyamorie dann eben nur polemisch bedacht wird, und zwar im Gegensatz zu Monogamie, und dann leicht der Eindruck entstehen kann, naja, eines gewissen Konservativismus, weil irgendwie nur noch die Notwendigkeit zu bestehen scheint, diese neue Idee zu bekämpfen, aber der eigentliche Status quo, der immer noch ein monogamer ist, was auch immer das jetzt heutzutage überhaupt noch heißen soll, aber also nichtsdestotrotz, es gibt ja da ein relativ klares Modell. Also das zu kritisieren scheint mir immer noch die wichtigere Aufgabe zu sein, und man kann Polyamorie kritisieren, aber mir fehlt dann eben häufig die Betonung dessen, dass es darum geht, Monogamie oder das, was falsch ist, am vorherrschenden Beziehungsmodell radikaler zu kritisieren, und dass es nicht darum geht, umgekehrt so ein tolles revolutionäres Potenzial der bürgerlichen Ehe zu bewahren, wie es dann manchmal klingt. Okay, damit übergebe ich dann jetzt an Magnus. Damit jetzt nicht der Eindruck entsteht, dass das jetzt hier sozusagen so ein kontroverses Gespräch wird, wo dann am Ende der Moderator sagt, vielen Dank, sehr produktiv, Sie können nach Hause gehen, möchte ich kurz vorher sagen, dass ich sozusagen das, was ich jetzt vortrage, nicht verstehe als eine detaillierte Antwort oder so, sondern erstmal, oder es sollte vielleicht begriffen werden als ein anderer Zugang zu diesem Thema, und dann kann man darüber reden, wie sich beides zueinander verhält. Mein Ausgangspunkt bei der Beschäftigung mit diesem Konzept der Polyamorie, als mir das zum ersten Mal untergekommen ist, und damit möchte ich auch anfangen, war eigentlich ein ganz individueller, spontaner Impuls, den man vielleicht nicht verallgemeinern kann, aber der doch aussagekräftig ist, nämlich dass ich dachte, das ist nicht für mich geeignet, ich komme auch mit äußerster Mühe höchstens bis zur Tertiärbeziehung, und das ist mir zu viel Koordinationsarbeit, und dieses ganze Konzept lässt sich nicht mal ansatzweise mit meiner persönlichen Erfahrung vereinbaren. Und ich denke, das hat nicht nur mit mir zu tun, sondern das ist, scheint mir ein Hinweis zu sein, und in dem Sinne möchte ich versuchen, Polyamorie hier zu interpretieren, dafür, dass dieses Konzept vor allem Ausdruck einer gesellschaftlichen Misere ist und eben nicht der Ausweg daraus, eben einer Misere, die darin besteht. Und das ist ja das Erste, was man sich fragt, wenn man davon hört, ne? Also, wo überhaupt diese ganzen liebenswerten Menschen herkommen sollen, mit denen man da zu tun haben soll. Und wie man selber überhaupt die Fähigkeit aufbringen soll, mehrere Leute zu lieben, wenn man es noch nicht mal schafft, eine einzige Person zu lieben. Also ganz einfach gesagt, die Tatsache, dass die meisten Menschen, und daran sind sie nicht individuell schuld, sondern das ist natürlich eine Symptomatik, einfach tendenziell liebesunfähig und deswegen in der Mehrzahl, nicht immer natürlich glücklicherweise, aber oft eben einfach auch unliebenswert sind, ist sozusagen eine gesellschaftliche Alltagserfahrung, die jeder macht. Und mir scheint, also diese Erfahrung soll mit diesem Konzept, und das ist ja nicht umsonst immer die Rede von Konzepten und Modellen, ne? Also sozusagen von verdinglichten Konzeptionen, die man im Kopf hat und eben nicht von Erfahrungen. Diese Erfahrung soll mit diesem Konzept zugekleistert werden. Also ich habe den Verdacht, dass diese ganze Polyamorie-Diskussion wie auch die Lebensform erstmal Ausdruck ist, zunächst mal einer unglaublichen, unbewältigten, verdrängten Ohnmacht und Angst. Das versuche ich jetzt im Folgenden ein bisschen zu konkretisieren. Und zwar zunächst mal anhand der Relation von Sprache und Liebe auf verschiedenen Ebenen. Einmal finde ich es auffällig, bei diesen ganzen Texten zu Polyamorie, so unterschiedlich die sind, dass die in einer auf verschiedene Weise völlig erfahrungslosen Sprache geschrieben sind. Sei es irgendwelche pseudopoetischen, lyrischen Auslassungen, die man mal, die noch, das kann man wahrscheinlich eh vergessen, ne? Also die so ein bisschen so Poesiealbumsdiktion haben. Tendenziell haben diese Polyamorie-Gruppen und Internetseiten und was man da findet, ja sowieso eher eine Aversion gegen Begriffsbildung. Auf der anderen Seite aber auch, und das betrifft auch, also finde ich schon auch dieses Buch von Olli, da wo eben versucht wird, und das ist ja das Besondere an dem Buch, einen Begriff davon zu bilden, ist eben auch von Beziehungsmodellen, von rationaler Beziehungsführung, von verantwortungsvollem Hedonismus und so die Rede, also so eine Analogiebildung zu Konto oder Buchführung oder so. Also nicht, dass sozusagen in der Sprache schon, finde ich, irgendwie so ein betriebswirtschaftlicher Duktus vorherrscht, der mir also einfach sozusagen für, den ich inkompatibel finde mit der Erfahrung, die eigentlich dem Sprechen über Liebe in der heutigen Gesellschaft irgendwie zugrunde liegen müsste. Damit meine ich nicht, dass man darüber irgendwie romantisch oder metaphorisch sprechen muss, aber sozusagen doch in der Sprache, die vor allem, wenn es darum geht, also eigentlich ein emphatisches Konzept von Liebe zu verteidigen, was man für richtig hält, die das irgendwie einholt. Ne? Anderes Beispiel, was man gut findet, was ich gut finde und was man sehr lesenswert ist, was aber eben nicht versucht, ein Konzept zu entwerfen, sondern eine Soziologie der Liebe, ist dieses Buch von Niklas Luhmann, Liebe als Passion. Das ist wirklich eine total technokratische Diktion von Anfang bis Ende, aber eben als Analyse interessant. Aber Schriften, die sozusagen ein Konzept propagieren in dieser Sprache, scheinen mir irgendwie schon durch diese Sprache im Widerspruch zu stehen zu dem, worüber sie reden. Und diese Widersprüchlichkeit sollte man, finde ich, zum Thema machen. Und darin ist Polyamorie auch nur Symptom der Art und Weise, wie heute überhaupt über Liebe gesprochen wird. Denn tatsächlich fällt auf, sowohl wenn man sich selbst beobachtet, wie bei dem, was man so im Alltag mitbekommt, wenn Leute über ihre Beziehung reden, was man ja durch die Erfindung des Handys irgendwie leider jeden Tag irgendwie anwenden, dass die Menschen, die meisten Menschen in der Art, wie sie über Liebe sprechen, dass man den Eindruck hat, dass die gewissermaßen sozusagen die ärmlichste Sprache, die sie haben, für diese Sphäre übrig lassen. Ne? Also sei es irgendwelche Jugendlichen, die sich darüber unterhalten oder Leute, die Beziehungsprobleme diskutieren und diskutieren, ob denn jetzt eine Fernbeziehung besser ist oder ob sie beziehungswohnen können oder nicht. Und diese ganze Sprache ist ja sozusagen strukturell schon lieblos. Also insofern ist das jetzt nicht die Schuld von Polyamorie, sondern sozusagen Symptom einer allgemeinen Unfähigkeit, erfahrungsadäquat über Liebe zu sprechen und über Verlust in der Liebe. Und das ist eine andere Form von Sprachlosigkeit als etwa in der Romantik, wo ja der Topos der Sprachlosigkeit in Bezug auf Liebe auch eine wichtige Rolle spielt, aber eben sozusagen als Hinweis auf die Unerschöpflichkeit dieser Erfahrung und nicht auf eine Armut. Ein zweiter Punkt, der auch mit Polyamorie zu tun hat, finde ich, und den ich als Korrektur so ein bisschen als diese daran auch anbringen möchte, dass immer so getan wird, als wäre dieses romantische Liebesideal heute noch so dominant, ist, dass die Art und Weise, wie heute Beziehungen gelebt werden und wie darüber gesprochen wird, finde ich, geprägt ist von einer Gleichzeitigkeit von Fetischismus und Verachtung. Und das kommt schon in diesem Sprechen eben zugrunde. Es ist eben nicht einfach nur noch ungebrochen das romantische Liebesideal, sondern es herrscht die Haltung vor, einerseits die Beziehung, egal welche Art sie ist, die man hat, als etwas Unantastbares anzusehen, wo einem keiner reinzureden hat, wo auch Freunde, also wo man beleidigt ist, auch wenn nahestehende Leute einem sagen, der oder die oder was passt überhaupt nicht zu dir, du bleibst total unter deinem Niveau oder was weiß ich auch immer. Also das ist sozusagen unantastbar, das wird als letzter Rest der verkümmerten Intimsphäre fetischisiert. Die Beziehung wohlgemerkt, nicht nur die Monogame, also diese ganze Sphäre. Auf der anderen Seite wird es aber auch verachtet im Grunde genommen, weil man im Grunde immer schon weiß, dass das vorläufig ist, dass die Person einen verlassen kann, wann immer man will, dass man selbst auch sich das Recht nehmen kann, das zu tun, wann immer man will. Also das alles sozusagen das, was die Monogamie in gewisser Weise als moralisches Prinzip durchzusetzen versucht, eben ja gar nicht mehr möglich ist. Also eine Gleichzeitigkeit von Fetischismus und Verachtung, und das ist, denke ich, Ausdruck einer gesellschaftlichen Konstellation, in der die Menschen tatsächlich, also das kann man so allgemein wohl sagen, einerseits nichts miteinander anfangen können, andererseits nicht untereinander auskommen, sich aneinander klammern und sich gegenseitig verachten, nicht miteinander weiterkommen, aber auch nicht ohne einander. Und mir scheint, dass zunächst mal Polyamorie sozusagen verstanden werden muss als ein Ausdruck dieser gesellschaftlichen Erfahrung, nicht als eine Lösung. Nicht, das sieht man daran, dass also eben so, wenn man über Liebe spricht, dass diese Wendung Beziehung oder auch Zusammensein so dominant ist. Nicht diese beiden Worte sozusagen bezeichnen, finde ich, diese beiden Aspekte. Beziehung ist die leere Relationalität, wo eigentlich jeder, nicht umsonst ist dann von Person A, B, C die Rede, sozusagen jeder eine austauschbare Funktion nur ausführt. Und Zusammensein ist sozusagen dieses Moment des nicht voneinander lassen können, weil es nicht anders geht. Und das eigentliche Problem, was, finde ich, durch Polyamorie offensichtlich irgendwie eigentlich verdrängt werden soll, scheint mir, also ein ganz wesentliches Problem scheint mir zu sein, und darüber wird kaum gesprochen, dass es eigentlich verboten ist, sich einzugestehen in einer Liebesbeziehung, wie auch immer die aussehen mag, dass man ohne eine Person nicht sein kann. Also diese Form von dem Eingeständnis von Ohnmacht, von Schwäche, gerade in einer emotional stark aufgeladenen Beziehung, ist eigentlich nicht, ist sozusagen mit Scham behaftet. Man muss ein formell autonomes Individuum sein und man muss die Dinge bewältigen können. Man muss sagen können, auch, also das nicht, also darauf läuft der Polyamorie auch hinaus. Ne? Also wenn ein Bruch stattfindet, wenn man sich schlecht behandelt fühlt, muss man instand gesetzt sein zu sagen, ich komme damit schon klar, ist schon gut und so. Es gibt sozusagen so ein leeres Konzept von Individualität und Autonomie, was gar nicht von der Lebenserfahrung eingeholt wird, was man aber durchhalten muss. Also man muss ständig diese Rolle spielen, dass man selbstständig entscheiden kann, Verluste verkraften kann und so weiter. Und das kann man nicht. Und da soll sozusagen dieses Konzept helfen. Daher auch diese Nähe von Polyamorie zu Beziehungsberatung und zu sektiererischen Therapieformen. Im Grunde genommen ist das eine Form von Selbsttherapie auch. Ne? Also dieser Mythos der Unabhängigkeit, nicht, dass man ständig auch in der Beziehung immer Unabhängigen spielen muss, es aber nicht ist und nicht eingestehen darf, dass man es nicht ist. Und dadurch wird ein ganz wichtiger Aspekt von Liebe, scheint mir auch wirklich verdrängt und verleugnet, der in dieser berühmten, also viel zitierten, trotzdem richtigen Formulierung von Adorno anklingt, nicht, dass man nur da geliebt wird, wo man Schwäche zeigen kann, ohne Stärke zu provozieren. Also dieses Moment, dass man schwach sein kann, und Eifersucht ist ja auch erstmal ein Ausdruck von Schwäche, das kann dann umschlagen, aber also das ist sozusagen ja eigentlich mit einem Tabu behaftet. Und das versucht Polyamorie zu exorzieren durch eine Art Kommunikationstherapie, würde ich sagen. Und das betrifft den zweiten Punkt, auf den ich kurz zu sprechen kommen möchte, nämlich den Status des Geheimnisses in der Liebe. Also mir scheint das sozusagen das Faktum, dass auch Partner voreinander Geheimnisse haben, durch Polyamorie irgendwie exorziert werden soll. Das wird ja nicht, deswegen dieser ganze Stolz auch darauf, dass man sich alles erzählt, was wichtig ist und so. Also dieses Transparenzideal, Geheimnis haben ist schlecht. Ne? Das ist irgendwie sozusagen noch ein Rest so der bürgerlichen Ehe oder so, die viel natürlich über Geheimnistuerei läuft. Das wird einfach nur abgelehnt. Und mir scheint, dass damit verkannt wird, dass Geheimnisse voreinander und auch vor anderen haben eigentlich ein wichtiges Moment von Liebesbeziehung ist, was sich nicht einfach so tilgen lässt, weil das einfach mit dem Begriff von Intimität unmittelbar zusammenhängt. Geheimnisse vor anderen in dem Sinne, dass also nicht, das sieht man an einfachsten Gesten, Kosenamen oder was weiß ich, also irgendwie, wenn man das öffentlich macht, banale, lächerliche oft Dinge, gemeinsame Erfahrungen, Ticks, Anspielungen oder so, die nur diese zwei Menschen verbinden, sind sozusagen konstitutiv überhaupt für dieses Gefühl, würde ich sagen. Das hängt unmittelbar zusammen, dass man ein Geheimnis vor der Welt hat, das einen verbindet. Und auf der anderen Seite aber kann es natürlich auch die erotische Erfahrung oder überhaupt die emotionale Bindung verstärken, dass man Geheimnisse voreinander hat, nicht im Sinne von Lüge oder Betrug, sondern in dem Sinne, dass man auch in der intimen Beziehung sozusagen noch dem anderen Intimität zuerkennt. Also genau sozusagen als Erfahrung dieses Widerspruchs, dass Intimität also in der Liebe eben nicht heißt, sich aneinander zu klammern, sondern das andere, das auch den anderen als andere Person nahe zu erfahren. Also ich finde einfach, dass sozusagen diese Geheimnisfeindlichkeit tendenziell ein Problem ist bei dieser ganzen Geschichte und eben der gekontert wird bei Polyamorie durch so eine Art Geständniszwang. Nicht, also man muss sich irgendwie das Wichtige zumindest immer erzählen. Es gibt so eine Forderung von kommunikativer Rationalität und Transparenz. Eigentlich so eine kommunikative Übung, die man erstmal lernen muss. Deswegen sagen auch die Leute, die entsprechend da in den Medien über Polyamorie interviewt haben, dann immer, ja, das hat lange gedauert, bis ich das gelernt habe, jetzt fühle ich mich damit so gut sozusagen. Also man muss das erstmal üben. Das widerspricht eigentlich erstmal dem eigenen spontanen Impuls. Und darin äußert sich, finde ich, also das ist zumindest ein Gedanke, den man weiterverfolgen müsste, so ein struktureller Protestantismus dieses ganzen Konzepts. Nicht? Also dass nicht auch gerade diese Mischung aus Arbeit und Toleranz, nicht? Also Protestantismus ist ja sozusagen die Toleranz mit zusammengekniffenen Lippen. Ne? Also man sagt nie, das finde ich falsch, das dulde ich nicht oder so, man findet alles in Ordnung, aber man muss auch immer an sich arbeiten. Und ich habe das Gefühl, dass sozusagen dieser Impuls hier sozusagen im Sinne einer Verteidigung von Promiskuität sozusagen fortgeführt wird. Ne? Also man muss sich alles erzählen, man darf vor allem nicht sozusagen Unvereinbarkeiten, man darf den anderen nicht vor den Kopf stoßen, man darf eben sowas wie Eifersucht oder wie Affekte, die als ein Bruch dieses Konsens gedeutet werden können, gar nicht zeigen. Und der zweite Punkt daran, der auch irgendwie was Protestantisches hat, finde ich, ist dieser Zug zur Beziehungshygiene, das muss ich jetzt doch sagen, also in dem Titelbild von diesem Buch natürlich auch gut zum Vorschein kommt, wo diese drei Zahnbürsten, also wo man das Gefühl hat, bevor man das liest, muss man sich erstmal den Mund waschen. Nicht, also so natürlich nicht eine Hygiene, die einfach sozusagen Sexualität schmutzig findet oder so, aber ich habe das Gefühl, hinter diesem ganzen Konzept steckt die ständige Angst, dass man, wenn man nicht so offen lebt, eben sozusagen schmutzige Wäsche ansammelt oder so, ne? Also dass man dann schmutzige Fantasien hat, dass da irgendwas da nicht in Ordnung ist. Und es wird nicht gefragt, ob nicht sozusagen dieses Schmutzige, das ist jetzt nicht von mir eine Abwertung, aber sozusagen diese Erfahrung sozusagen als Ausdruck einer gesellschaftlichen Konstellation irgendwie auch notwendigerweise gemacht werden muss, dass es vielleicht manchmal tatsächlich nicht ohne Lügen geht. Das will man nicht wahrhaben. Und deswegen versucht man sozusagen so eine also das rauszuhalten. Und das hat so einen Zug zu einer Art liberal gewendeten Beziehungshygiene, die mir nicht sympathisch ist. Das hängt auch zusammen mit dem dritten Punkt, der auch irgendwie protestantisch ist, dann ist aber Schluss damit, nämlich dieser Emphase der Arbeit. Ne? Also dass von Beziehungsarbeit, von Arbeit an sich selbst die Rede ist, was mir auch erstmal wirklich eine Preisgabe dessen zu sein scheint, was man keineswegs nur im Sinne der monogamen Liebe, sondern sozusagen einfach wirklich im Begriff der Liebe verteidigen sollte, nämlich dass man da nicht arbeiten muss. Ne? Also diese Formulierung kommt auch in dem Buch von Olli und in dem Dossier vor, ne, mit diesem Ziel, dass es darum geht, dass man dann gemeinsam sich zu besseren Menschen irgendwie wird man dann, das finde ich nicht richtig. Ich würde eher sagen, dann eine Liebesbeziehung ist doch eine, wo ich erstmal den anderen in allen Fehlern und Schwächen bejahe. Das heißt nicht, dass man sich dann nicht gemeinsam entwickeln kann, das ist sogar wünschenswert. Aber es ist sozusagen diese Forderung des an sich und aneinander Arbeitens taucht doch da erstmal gar nicht auf. Nicht? Also das ist ein freundlicher und zivilisatorischer Gehalt von Liebe, dass sie eben, wie das dann heißt, blind macht. Ne? Also dass man tatsächlich Schwächen von anderen, objektive Schwächen als Stärken wahrnimmt, dass man sich Fehler vielleicht auch zurecht lügt, dass man in gewisser Weise verblendet ist gegenüber dem anderen, ist ja ein Zug von Freundlichkeit. Und ich finde, das wird durch diese Emphase der Arbeit irgendwie getilgt. Also in mir, man muss überall ständig an sich arbeiten, also das möchte ich nicht auch noch in der Liebe. Und dieses Moment, schon auch, dass man den anderen sozusagen in der Defizienz, jeder ist irgendwie defizient und unfähig in vielen Dingen, bejaht irgendwie, das ist, also finde ich, ein Zug an Liebe, den man retten sollte und der hier irgendwie exorziert wird. Und deswegen ist auch eben statt von Erfahrung machen, von Lernen die Rede. Also, dass man Liebesfähigkeit sozusagen, die man nicht hat, ne? Das ist ja offenbar die Ursache dafür, dass solche Konzepte überhaupt aufkommen, sozusagen als Sozialkompetenz irgendwie erwerben kann im Umgang miteinander. Das erscheint mir auch eine sozial-technokratische Implikation dieses Konzepts zu sein, die mir nicht gefällt. Also dass es dann sozusagen Polyamory als Beziehungsagentur für schwer vermittelbare Erfahrungslose, die irgendwie eigentlich das von sich aus gar nicht können und das sich wünschen, und nach einem Regelwerk suchen oder nach einem sozialen Zusammenhang, der sie in Stand setzt, so zu werden. Und das scheint mir ein Missverständnis dessen zu sein, was sozusagen Gesellschaft bedeutet und wie sich Gesellschaft überhaupt zu privater Erfahrung, Privatsphäre, zu persönlicher Erfahrung verhält. Das ist natürlich alles jetzt nicht einfach nur ein Vorwurf an dieses Konzept nach dem Motto, dass das irgendwie Ideologen sind oder so, sondern das ist natürlich selber Ausdruck von der realen Misere der einzelnen Individuen. Also von Leuten, die eben, ne, also das wird dann oft so affirmativ irgendwie als Single-Gesellschaft oder so bezeichnet, also eigentlich von, wie ich das am Anfang gesagt habe, ne, irgendwie das ständig mit anderen zusammen sein müssen, aber nicht allein sein können. Es gibt sozusagen keine emphatische Erfahrungsmöglichkeit mehr, sozusagen die Erfahrung der Widersprüchlichkeit zwischen Selbst und Welt überhaupt auch zu machen, sondern es gibt so eine, das ist dann ja eigentlich sowas wie eine fluide Stagnation, würde ich sagen. Also das steckt in diesem Begriff, der bei Olli ja auch kritisiert wird, das will ich jetzt gar nicht gleichsetzen, aber der seriellen Monogamie irgendwie fände ich sehr gut drin, der ein soziologischer Begriff ist. Das heißt sozusagen, man schafft, man hält nicht mehr das ganze Leben lang mit einer Person aus, das ist unmöglich. Man muss die Person wechseln sozusagen und man stagniert dann sozusagen abwechselnd nebeneinander her. Ne? So, das ist also in diesem Begriff der Serialität, finde ich, sehr gut enthalten. Das ist eigentlich dann auch die Frage, ob das überhaupt gegenüber der Monogamie bereits ein Fortschritt ist oder ob das nicht auch bestimmte Erfahrungsgehalte, die die Monogamie vielleicht ermöglicht hat, nämlich sich auch spezifisch auf eine Person beziehen zu können und so eigentlich neutralisiert. Demgegenüber möchte ich versuchen, also jetzt vielleicht nochmal zur Zusammenfassung, das ist mir vorhin noch so eingefallen. Es geht also, finde ich, sozusagen bei diesem ganzen Konzept darum, tatsächlich eine Erfahrung von Widersprüchlichkeit, von unauflösbarer, im Moment zumindest gesellschaftlich unauflösbarer Widersprüchlichkeit und Schmerz wirklich also sozusagen wegzurationalisieren. Nicht, also das Herz darf nicht brechen, ne? Das ist ja also diese Phrase vom gebrochenen Herzen bezeichnet ja interessanterweise beides. Also sowohl das sich verlieben wie den Verlust. Ne? Das kann ich sagen, wenn ich mich in jemanden verliebe, du hast mir das Herz gebrochen, aber auch wenn er sich von mir trennt. So, und also diese Einheit, das darf irgendwie nicht mehr passieren, das ist sozusagen so eine Art Herzschrittmacher, der da gesellschaftlich installiert werden soll. Es darf diese Erfahrung des Bruchs nicht mehr geben. Ich möchte jetzt abschließend nochmal versuchen darzustellen, kurz, erstmal so ein bisschen typologisch anhand von zwei Typen. Des Typus der Verliebten, der zwei Verliebten meinetwegen, und des Verlassenen, dass tatsächlich in der Erfahrung der Liebe und ihres Verlustes selbst man eine Erfahrung macht, des Widerspruchs zwischen Ich und Welt, die durch dieses Konzept, denke ich, irgendwie gezählt werden soll. Nicht, denn das ist eine Erfahrung der Unversöhntheit zwischen dem Selbst und der Welt. Sowohl wie die Verliebten sozusagen glücklich, also herausfallen aus der Welt, um die sie sich nicht kümmern, und dadurch in einen Widerspruch zu ihr geraten, ist die komplementäre Erscheinungsform dazu eben sozusagen das verschmäht oder abgewiesen oder verlassen werden, das dazu führt, dass man sich von der Welt ausgeschlossen fühlt. Also das ist schon ein Hinweis darauf, dass schon, gerade in der romantischen Liebe, ist das, also in der wirklich Literatur der romantischen Liebe, ganz evident, dass eben Liebe in diesem Konzept gar kein Versöhnungskonzept ist, sondern in der Liebe wird eigentlich die Unversöhntheit der Wirklichkeit erfahren. Also die Liebe ist nicht selbst die Versöhnung, höchstens in der Kitschliteratur, sondern sie verweist sozusagen auf die Notwendigkeit davon. Aber man erfährt einen Widerspruch. Deswegen gibt es Liebe nicht ohne Schmerz. Deswegen ist sozusagen das Moment des Schmerzes in der Liebe, in der Erfahrung der Liebe ja irgendwie impliziert. Nicht? Und deswegen kann man sozusagen eine emphatische Verlusterfahrung auch nicht machen, wenn man nicht vorher irgendwie sowas wie eine Ahnung von Glück gehabt hat. Und das scheint mir hier also sozusagen, dass diese beiden Dinge, also diese verschiedenen Erfahrungen von einem glücklichen und einem traurigen Ausgeschlossensein und einer Unversöhntheit zwischen Individuum und Gesellschaft auch, wird eigentlich irgendwie überblendet durch so eine Art Kommunikationstraining, dass so eine Möglichkeit, so eine Erfahrung gar nicht erst aufbrechen lassen will, sondern die Individuen einschwört auf eine schlechte Immanenz sozusagen. Im Sinne von so einem Pragmatismus, das macht das Konzept vielleicht auch so also macht viele Leute so ansprechbar dafür, dass man sagt, ja, das ist eine Möglichkeit, damit umzugehen und so. Ne? Aber es wird die Schlechtigkeit dieser Immanenz sozusagen überhaupt nicht mehr erfahrbar gemacht. Und demgegenüber würde ich doch nochmal zusammenfassend sagen, also dass das im Grunde genommen eine Verzichtsethik ist, die gerade die Erfahrung, die in den Begriffen von Ekstase und Askese zum ursprünglich angelegt ist, verunmöglicht. Askese, also Entsagung in dem Sinne, dass man sich abwendet von einer Wirklichkeit, die einen nicht befriedigt, weil man sie schmähen will, weil man sie negieren will, ist also Versagung, also Entsagung in dem Sinne ist nicht Verzicht, ne, sondern Entsagung hält gewissermaßen sozusagen negativ das Bessere fest, was man sich wünscht. Genau wie in Erfahrungen der Ekstase eben sozusagen des Moments des Schmerzes und der Selbstüberschreitung auch natürlich immer impliziert ist. Und das scheint mir eben tatsächlich der Zielpunkt dieser ganzen Geschichten zu sein, dass es eigentlich darum geht, auch eine Form von Selbst, von einer Erfahrung von Selbstüberschreitung, sei es in der Trauer, im Verlust oder im Glück, eigentlich wegzurationalisieren. Weil eben gerade dieses Selbst, das ist an was man sich klammern muss, gerade weil man eben das nicht mehr hat, weil es sozusagen nur noch eine formelle Position ist, muss es ständig aufrechterhalten werden. Und deswegen wird diese Dialektik von Ekstase und Askese, wenn man das so nennen möchte, sozusagen zugunsten einer, so einer Verzichtsethik irgendwie hier neutralisiert, die, könnte man fast sagen, so ein bisschen wie so die Existenzgeldforderung oder so. Also jeder kriegt da irgendwie mehr, als er vorher hat, und es gibt so einen Konsens und alle sind zufrieden. Und das ist gar nicht neoliberal, das scheint mir sozusagen wirklich die das schlecht rationalistische und auch resignative Moment davon zu sein, was ich problematisch finde. Und demgegenüber ist sozusagen der erste Affekt, den man hat, wenn man das immer hören muss, irgendwie, dass man dann, wenn man dann vielleicht denkt, ich gehe doch lieber ins Kloster oder so, also sozusagen in der Negation irgendwie eine wahre Erfahrung, als sich zu denken, ja, wenn ich das erstmal gelernt habe, dann komme ich damit weiter. Ja, die Idee, die wir ursprünglich hatten, war, dass ich jetzt nochmal antworte und Manus natürlich nochmal Gelegenheit zu antworten. Zunächst mal, das Wichtigste zuerst zum Titelbild von meinem Buch, die Zahnbürsten. Ich war überrascht von deiner Interpretation. Also, es ist wirklich schwierig, für so ein Buch ein Titelbild zu finden, möchte ich hier mal anmerken. Vor allem, wenn man beim kleinen Verlag ist, der und einem die Dienste eines Grafikers auch nicht zu Gebote stehen. Ich war eigentlich recht glücklich mit dieser Lösung mit den Zahnbürsten, weil also ein Problem sind natürlich bei allen Dingen, wenn man konkrete Personen abbildet, ein Problem zumindest aus meiner Sicht sind immer Geschlechterzuschreibungen. Und ein Problem gerade bei dem Thema ist natürlich auch, dass es, naja, dann immer so eine, diese ganze Problematik des Sex-Sells und also dann irgendwelche Leute, die miteinander kuscheln darzustellen oder so und keine Ahnung, wenn dann irgendwie dann verführerisch aussehende Frauen oder Männer sind und so weiter, das ist immer ein bisschen heikel, der Vorteil bei Zahnbürsten ist, also wenn man jetzt mal von den Farbzuschreibungen absieht, die sind irgendwie geschlechtsneutral. Das war eine Sache, die mir gefallen hat. Und an sich ist natürlich die Implikation eher so, also Zähneputzen und Zahnhygiene ist ja eigentlich die Art von Hygiene, um die es da geht, ist aber was, was alle Menschen unserer Gesellschaft verbindet. Die Leute, die offene Beziehungen praktizieren, haben ja nicht mehr Zahnbürsten, weil die Zähne dreckiger sind, sondern mehr verschiedene Leute, die Zähne putzen. Aber ich bin mir nicht so sicher, bei manchen von den Kritikpunkten, die du vorbringst, Magnus, ist immer mein Gedanke, ich stimme inhaltlich an sich total überein mit dem Argument an sich, sehe aber überhaupt nicht, wieso diese kritische Schlussfolgerung in Bezug auf Polyamorie folgen soll. Und das ist an ein paar Stellen ist es auch tatsächlich so, dass ich einfach eine ganz andere Wahrnehmung davon habe, was Polyamorie darstellt. Also es gibt natürlich, also habe ich ja auch schon gesagt, es gibt sehr unterschiedliche Ausformungen dessen und man findet dann, also es ist nicht schwierig zu suchen und Leute zu finden, die natürlich genau das repräsentieren, was du meinst und die genau diese Art von schlecht rationalistischer Pragmatismus perfekt durchführen in der Polyamorie, aber das ist nichts, was Polyamorie in irgendeiner Form unterscheidet von anderen Formen. Also ich meine, du hast den Begriff des Beziehungsmodells auch kritisch angesprochen, das ist natürlich an diesem Punkt auch einfach ein sprachliches Problem. Also mir scheint, es gibt einfach ein paar grundsätzliche kritische Überlegungen, die man anführen kann zu diesem Themenkomplex Beziehungsführung. Es gibt ja einfach auch bestimmte geteilte Erfahrungen, einen bestimmten geteilten kulturellen Horizont, den die meisten Leute hier in der Gesellschaft haben. Und insofern habe ich mich auch irgendwann damit angefreundet, das, was ich selbst vertrete, als Beziehungsmodell zu bezeichnen, weil es auch eine illusorische Hoffnung ist, dass man einfach, indem man sagt, ja, das, was ich vertrete, ist gar kein Modell, sondern die Negation von jedem Modell, das geht ja gar nicht. Also das ist ja ein zum Scheitern verurteilter Versuch, im Modus des begrifflichen Denken, aus dem begrifflichen Denken herauszutreten. Also natürlich landet man immer wieder bei irgendeiner Form, Dinge sich zurechtzulegen. Und es kann nur darum gehen, diese Form so zu gestalten, dass sie einer kontinuierlichen kritischen Reflexion zugänglich ist und möglichst viel Raum noch lässt, soweit es eben möglich ist, für Erfahrung und dafür eben sich auf Situationen und Menschen einzulassen. Und das Problem am Modell ist ja immer, dass es in seiner Starrheit dem entgegensteht. Und da scheint mir dann eben doch evident, also zumindest so für meine Perspektive, dass das Polyamorie einen Fortschritt darstellt. Zum einen, weil es tatsächlich ein Bereich ist, also gut, das kommt natürlich darauf an, mit wem man jetzt redet, aber so im Großen und Ganzen ist meine Erfahrung immer gewesen, wenn ich mit Leuten geredet habe, auch eben gerade mit Leuten, die vielleicht nicht aus so einem akademischen Milieu kommen oder aus irgendwelchen Zeitschriften sowieso da irgendwelche Debatten dazu kennen. Also es gibt einfach nach wie vor sehr weit verbreitet eine Selbstverständlichkeit in Bezug darauf, wie Privatleben grob auszusehen hat. Mittlerweile ist irgendwie anerkannt, dass das nicht unbedingt heterosexuell sein muss und das ist also natürlich nicht überall anerkannt, aber also es wird immer anerkannter und auch die Leute, die es selber nicht anerkennen, wissen, dass es inzwischen viele Leute gibt, die es anerkennen, sozusagen. Und ähnlich ist es auch mit anderen Sachen, wie unterschiedlich sexuelle Vorlieben sind und wie unterschiedlich man auch Beziehungsleben gestalten kann. Ein wesentlicher Punkt, der dabei aber meistens noch unangetastet bleibt, ist eben die grundsätzliche Idee, dass eine Zweierbeziehung exklusiv zu sein hat und dass es eine spezielle Liebesbeziehung geben muss und dass es die einzige Form ist, die dafür irgendwie denkbar ist für Liebe. Eine Beziehung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass nur die zwei Menschen, die in dieser Beziehung stehen, Liebe zueinander empfinden und dass Liebe per se ausschließt. Dass man sie für mehrere Menschen gleichzeitig empfinden könnte, also diese Art von Liebe. Und das ist erstmal einfach, also da eröffnet Polyamorie einfach neue Möglichkeiten oder eröffnet überhaupt die Frage, warum das so sein muss. Und selbst wenn man die Antwort, die Polyamorie gibt, ablehnt, ist es immer noch begrüßenswert, dass die Frage überhaupt gestellt wird. Das ist irgendwie, was ich als progressive Potenzial auch daran sehe und deswegen ich doch glaube, dass es eigentlich tendenziell eher eine Annäherung darstellt an eben auch das, was du anklagst, also an die Möglichkeit dessen. Also wenn man es mal andersrum überlegt, wenn man an diesem romantischen Gehalt festhalten will, also ich versuche jetzt ein bisschen deine Begriffe da aufzugreifen, also dieser Liebe, die mit dem Eingeständnis von Schwäche und Abhängigkeit einhergeht und mit der Erfahrung eben auch einer Unversöhntheit mit der Welt. Wenn man diese Erfahrung tatsächlich festhalten will, emphatisch in der heutigen Welt und eben auch in seinem Privatleben, welche Form kann das überhaupt annehmen? Und mir scheint, es muss zwangsläufig eine Form annehmen, in der man erstmal diese übliche Kultur der seriellen Monogamie sehr weitgehend kritisiert in einer Weise, die erstmal konform geht mit zumindest vielem, was von Polyamoristen gesagt wird oder von was zu sagen schon ausreicht, um einfach als Polyamorist auch gezählt zu werden sozusagen. Also das fällt erstmal einfach, also die Kritik, die ja am Jan und doch immer noch den Status quo irgendwie markieren und Modelle seriellen Monogamie oder was man heute eben darunter versteht, also die Kritik, die da erstmal fällig wäre, auch im Sinne der Maßstäbe oder der Gedanken, die ich bei dir sehe, führt schon mir erstmal in eine Richtung, dass die ein Stück weit einen gemeinsamen Weg sozusagen mit den Polyamoristen gehen. Und in einer gewissen Weise kann man sich eben auch eine Form von Polyamorie denken, die dann eigentlich genau das sein müsste, was dem am nächsten kommt. Also ich meine, es ist ja so ein bisschen, es klingt bei dir, glaube ich, immer so ein bisschen durch, sage ich jetzt zumindest einfach mal, so dieser analytische Gedanke, dass es eben kein richtiges Leben im Falschen gibt und dass es eben auch ganz wichtig ist, diese Erfahrung festzuhalten und überhaupt zuzulassen, dass es so ist und dass diese Widersprüche bestehen und nicht aufgelöst werden können. Aber also genau das zu tun, muss doch gerade rauslaufen auf eine Form von, naja, was man eben dann gemeinhin Polyamorie nennen würde. Also auch diese Auseinandersetzung mit Eifersucht und Schmerz und Verlust und Abhängigkeit, mir ist da zum Teil nicht ganz klar, wie du, wieso du so ein negatives Bild davon Polyamorie hast, weil, du hast an einer Stelle zum Beispiel gesagt, dass es irgendwie zu Polyamorie gehört, dass man gar nicht mehr eingestehen darf, dass man eifersüchtig ist. Und dass man den anderen braucht und ich meine, du findest sicher Leute, für die das gilt, aber im großen Ganzen scheint mir das Polyamorie eigentlich nicht zu kennzeichnen und insbesondere nicht mehr, sondern eher weniger zu kennzeichnen als das konventionelle Bild von serieller Monogamie und Beziehungsverhalten, was andere Leute haben, sondern Polyamoristen sind häufig eher Leute, die ein ganz klares Bewusstsein haben, auch gerade aus den Erfahrungen heraus, die sie machen, dass es kein erfolgsversprechender Weg ist, sowas wie Eifersucht einfach zu verdrängen, sondern dass man sich damit auseinandersetzen muss, dass man dabei auch mit Widersprüchen konfrontiert wird, sowohl im eigenen Empfinden als auch in der eigenen Lebenspraxis und Erfahrung, die man nicht auflösen kann. Und also das ist mir einfach nicht richtig klar, wieso dein Bild von Polyamorie da so negativ ist. Also das scheint mir eine größere Offenheit, gerade auch für die Momente, die dir wichtig sind, prinzipiell da. Also ich meine, wie gesagt, ich verwende ja selber dieses Label gar nicht, aber meine Abgrenzung ist dann eben doch eher eine, die in so eine Richtung geht von, da sind erstmal Dinge, die ich richtig und wichtig finde und ich würde dann bestimmte Akzente anders setzen und an bestimmten Stellen weitergehen. Ja, aber also grundsätzlich scheint mir das erstmal eine positive Sache zu sein und die interessante Frage für mich wäre immer, wenn man sozusagen das normale Modell nimmt, also bezeichnet das mal weiter als serielle Monogamie und das kritisiert, und das ist ja nach wie vor das Modell, was für, weiß nicht, ich sage jetzt mal sowas wie 98%, aber also das ist jetzt frei aus der Luft gegriffen, aber also jedenfalls für die überwältigende Mehrheit der Leute entweder überhaupt selbstverständlich ist und es fehlt überhaupt ein Begriff, dass es eine Alternative dazu geben könnte, oder selbst wenn die Leute den Begriff haben, sagen sie, ja, ich weiß schon, dass es da sowas wie Polyamorie gibt, aber nicht für mich. Dieses Modell müsste ja auch kritisiert werden und mir scheint, es würde eigentlich in jeder Hinsicht schlechter abschneiden. So. Also das ist ein bisschen... mein Bedenken. Ja, vielleicht so drei Punkte kurz nochmal. Also einmal, was mir wirklich einfach ein Problem zu sein scheint, was jetzt auch in deiner Antwort so oft vorgekommen ist, man müsste einfach sich mal überlegen, wie man überhaupt, was es sozusagen symptomatologisch aussagt über eine Gesellschaft, dass die Leute über ihre Beziehungsformen als Modelle sprechen. Also dass man sich überhaupt die Frage stellt, ist das für mich das richtige Modell oder so. Ne? Das ist ja schon sozusagen eine Symptomatik für eine bestimmte historische Erfahrung, dass man nämlich offenbar die lebendige Art und Weise, wie sich Beziehungen zu anderen Menschen, wie auch immer, gestalten sozusagen, dass man das nur noch als sozusagen nebeneinander von verschiedenen Optionen oder Modellen betrachtet. Also ich finde es auch schon immer problematisch, von dem Modell der Monogamie zu sprechen. Die Monogamie ist kein Modell, das ist eine historische Konstellation. Das ist sozusagen eine historische Erscheinungsform des Zusammenlebens, die sich in großem Maße bewusstlos entwickelt hat und die dann institutionalisiert worden ist, juristisch, ökonomisch und so weiter. Aber sozusagen im Bewusstsein derer, die das exekutiert haben, war das kein Modell. Ne? Und man müsste sich, also ich finde es sozusagen ein Zeichen von einem Problem, dass man sagt, das kommt damit auch eben immer wieder vor, dass man überhaupt so denken soll, also ist das jetzt das richtige Modell oder was, ja, ich meine, ich kaufe ja keine Kleider ein in dem Moment, also es ist doch eine, ich lerne jemanden kennen, es entwickelt sich eine bestimmte Beziehung, dann ergibt sich irgendwas, man weiß es doch nicht, also es ist doch sozusagen erstmal eine starke Erfahrung von Offenheit gegenüber der Zukunft gleichzeitig und auch in gewisser Weise Ohnmacht und Angst und was da alles zusammenspielt. So, und also mir scheint diese, einfach dieses, schon dieses Bedürfnis, man müsste dieses Bedürfnis kritisieren, dass die Leute überhaupt Modelle wollen, an denen sie sich orientieren und ein offenes oder ein geschlossenes oder wie man das nennen soll, ich kann damit einfach nicht anfangen. Also ich habe gar kein Modell dazu, weiß ich nicht. Das ist der eine Punkt. Also ich finde sozusagen, dass das Bewusstsein um das, was überhaupt geschichtliche Erfahrung und historisch-gesellschaftliche Konstellationen sind, da irgendwie ausgedünnt wird zu sowas wie Option oder so. Und damit wird die ganze Gewalt, die auch geschichtliche Entwicklung und gesellschaftliche Verhältnisse ausüben, auch tendenziell verharmlost, finde ich. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, ich finde das immer, das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint, aber sozusagen in der Art, wie, was du auch gesagt hast, dass Beziehung und zu diesem Vokabular, dass du es auch kritisch siehst und irgendwann hast du dich damit angefreundet und das ist irgendwie doch auch ein erfolgversprechender Weg und so. Und ich finde schon, dass diese Art, das klingt erstmal so, das ist sozusagen praktisch, da kann man was mit anfangen, aber schon in der Art, wie man das sagt, klingt doch irgendwie auch, das ist doch resignativ, ja, das heißt doch sozusagen, das haben wir ja vieles schwierig und vieles gefällt mir nicht, aber irgendwie kann man damit noch was anfangen. Das ist jetzt, finde ich, so gerade für Liebe, so nicht gerade so das, was mich so unheimlich reizen würde, zu sagen, das ist so ein Modell, ja, da kann ich mich mit anfreunden. Wenn ich dann die Leute kennenlerne und das so lerne, wie das ist, dann lerne ich irgendwie auch, dass das in Ordnung ist. Also das tut mir jetzt wieder schon irgendwie allem, was mir da was sozusagen diesem dem Wunsch, der dahinter auch steckt, irgendwie steht. Ne? Das ist der zweite Punkt. Und der dritte, das hatte ich ja schon mal angedeutet, ich habe auch wirklich das Gefühl, dass hier ein Missverständnis stattfindet, sozusagen, also dass Probleme, die auf der Ebene konkreter gesellschaftlicher Erfahrungen, die jeder macht in Liebesbeziehungen, sozusagen projiziert werden als Begriffsprobleme. Also als ob, es geht dann immer darum, serielle Monogamie ist ein Modell und dann Polyamorie und dann Monogamie und so. Und wie man das nennt und was vielleicht besser oder schlecht, also es geht hier sozusagen auch immer um so eine Form von Begriffspositivismus oder so. Und worum es mir ging, ist, ich finde eben, man müsste eher fragen, welche gesellschaftliche Erfahrung erzeugt denn überhaupt solche Begriffe? Ne? Also das ist auch einfach sozusagen falsch, zu sagen, wenn man von Freundschaft spricht, impliziert das immer schon irgendwie ein bestimmtes Modell mit Ausschluss, Exklusivität, Ausschluss von Sexualität. Wenn ich von Liebe spreche oder von meiner Freundin, ist das ein bestimmtes Modell. Das ist doch sozusagen auch ein Begriffsidealismus. Natürlich sind diese Worte irgendwie geprägt, aber ich kann es trotzdem einfach auch so sagen. Nee, also sozusagen man vollzieht ja schon nicht immer alles das, wenn man das so nennt. Und man verändert die Sache auch nicht, wenn man sie anders nennt. Also ich finde wirklich, dass sozusagen durch diese, das ist ja in dieser Polyamorie-Bewegung sehr stark, das geht ja bis ins Skurrile, so diese Erfindung von Begriffen für alle möglichen Konstellationen, ich habe den Verdacht, dass sozusagen diese sich Klammern an Bezeichnungen und Modelle und so einfach verdeckt, dass einfach die reale Erfahrung verdeckt, nämlich dass es nicht so ist. Es ist nicht so. Die Erfahrung, die man macht, ist doch nicht, dass es so, Gott, mein Gott, wie viele verschiedene Möglichkeiten, toll, sondern das sind irgendwie 2,5 und alles ist das Gleiche und egal was man macht, das ist immer das Gleiche. Das ist die reale Erfahrung, die man macht. Ne? Und das scheint mir irgendwie sozusagen, also ich finde wirklich, dass das scheint mir einfach ein Konzept wirklich Konzept kann man vielleicht gar nicht sagen, aber das ist sozusagen ein Symptom dafür, eigentlich sozusagen die Reste von gesellschaftlicher Erfahrung im Intimen gerade auch wegzurationalisieren. Ne? Denn das ist nämlich der Punkt, wo es tatsächlich wichtig wird, dass man gerade in intimen Nahbeziehungen ja auch gesellschaftliche Erfahrungen macht. Ne? Und das kollidiert ja, ne? Deswegen entstehen ja diese Konflikte. Und das scheint mir hier sozusagen überspielt zu werden durch so eine Art, das ist eigentlich eine Selbstvergesellschaftung. Ne? Also wie vergesellschafte ich mich irgendwie auf der Höhe der Zeit sozusagen in meinen Liebesbeziehungen selbst. So, und das ist mir, scheint mir sozusagen die Erfahrung davon eben gerade nicht einzuholen. Ja. Also im Hartz-II gibt es natürlich einfach so ein bisschen verschiedene Ebenen der Diskussion. Also wenn hier in meinem Buch, das ist natürlich eher, naja, also es ist zumindest jetzt im Vergleich zu dem Niveau, auf dem sich deine Einwände bewegen, eher an der praktischen Fragestellung orientiert. Also weniger praktisch im Vergleich zu manchen anderen Büchern, die dann so eher in Richtung Beziehungsratgeber gehen oder so. Aber die Fragestellungen, von denen ich ausgehe, auch wenn ich sie dann mehr begrifflich philosophisch bearbeite, als jetzt therapeutisch, beziehungsberaterisch oder so, die Fragestellungen für mich in dem Buch und eben auch für Polyamoristen in der Debatte oder auch also so generell in der Diskussion zu diesem Thema scheint mir meistens eigentlich eher zu sein, wir führen ja alle irgendwie ein Privatleben und wir haben irgendwelche Beziehungen und wir sind da ja mit bestimmten Problemen konfrontiert und wir müssen irgendwie damit umgehen. Und wie machen wir das eigentlich und was sind da so die Erwartungen, die wir haben und was ist da eigentlich, was wir wollen? Und natürlich ist es manchmal ist es ein Ring um Begriffe auch, gerade weil unsere Sprache in dem Bereich auch sehr verarmt ist, scheint mir, was eben auch damit zu tun hat, dass es hier keine Debattenkultur gab, lange Zeit überhaupt, gerade weil eben so eine starke Selbstverständlichkeit für eine bestimmte, also die natürlich auch nie ganz der Realität entsprochen hat, aber so nominell gab es immer ein selbstverständliches Modell, es hat sich ein bisschen verändert und darüber gab es, also über die Verschiebung dessen, wie dieses Modell aussieht, darüber gab es dann natürlich mal hitzige Debatten und so, aber so vom Prinzip her hat sich die Frage nicht gestellt, also so ein Begriff wie Freundschaft oder so, das ist ja keine, das ist ja gerade ein Problem, was erst sichtbar wird durch durch so eine Debatte, wie sie jetzt über Polyamorie dann eventuell geführt wird in weiteren Teilen der Öffentlichkeit, wie stark belastet diese Begriffe sind mit ganz spezifischen Vorstellungen. Das heißt, wenn man, also dass der Begriff von Freundschaft, den wir normalerweise haben, eben ein asexueller Begriff ist, und dass es im Anschluss daran jetzt in der Beziehungskultur, die wir kennen, eben dann solche Konzepte gibt wie Friends with Benefits auf Englisch, solche Dinge, also da gibt es ja Konstellationen, die tatsächlich sichtbar machen, wie eng eigentlich die Bahnen sind, in denen wir da denken und Dinge auch wahrnehmen, wenn wir nicht erst uns reflektierend davon distanzieren. Und das muss eben bedauerlicherweise dann auch eine begriffliche Form annehmen. Also es wäre ja schön, wenn wir uns einfach so begegnen könnten, wie du es beschrieben hast, so ja, ich treffe eben Menschen und bin offen für die Erfahrung und schaue, was sich da entwickelt. Und das ist ja auch quasi das Ideal, auf das ich eigentlich raus will, glaube ich zumindest. Also das ist mein Anspruch sozusagen. Vielleicht löse ich das in manchen Punkten nicht so richtig ein. Das könnte sein. Aber zumindest ist es auch die Idee, die mir noch vorschwebt. Bloß man kommt da eben in der Realität nicht hin, indem man einfach sozusagen so tut, als gäbe es dieses ganze Begriffskorsett und diese begrifflichen Erwartungen, also die nicht begrifflichen, aber diese Erwartungen an bestimmtes Beziehungsverhalten, auch an bestimmte Gefühlsmuster, als gäbe es die einfach nicht und als müsste man auch nicht damit rechnen, die anzutreffen bei dieser Person, die man da kennenlernt oder so. Und also das ist auch so ein bisschen diese Sache, also der Begriff der Arbeit, das war noch eine Sache, die du vorher angesprochen hattest, ich verwende diesen Begriff manchmal. Und ich habe da auch eine größere Sympathie dafür, auch wenn er natürlich sehr problematisch ist, das ist schon richtig, aber es gibt eben diesen Mythos der Mühelosigkeit in der Liebe. Und den halte ich für noch viel problematischer tatsächlich. Also diese Idee, man trifft sich einfach und es passt alles und es fällt alles wie von Zauberhand in den richtigen Platz. Und es geht völlig mühelos, einfach sozusagen ohne Aufwand ins Paradies. Und das ist natürlich schön und irgendwie sollte man sowas auch, also sollte man auch darauf beharren, dass das ja eigentlich so sein sollte, nur es ist ja nicht so. Und der Versuch, dem näher zu kommen, bedeutet, dass man an sich selber arbeitet, in dem Sinn, dass man eben versucht, sich selbst so zu verhalten, dass man für den Partner dem am nächsten kommt, oder so nah wie es eben möglich ist, dieser Traumvorstellung sozusagen. Also diese Idee, Arbeit an sich selbst, lässt sich ja auch in so einer Weise interpretieren. Ich war ganz kurz vielleicht nur nochmal, also dass natürlich die Rede von Freundschaft irgendwie bestimmte Dinge impliziert oder Erwartungen mit sich bringt und so, ist ja richtig, bloß ich finde eben, der Begriff der Beziehung impliziert auch irgendwas und den kann man genauso gut sozusagen auf sein Gehalt untersuchen und das finde ich jetzt nicht gerade freundlicher, ne? Von jemandem als meine Beziehung zu reden, statt als meine Freundin. Im Gegenteil, ne? Ich hoffe, dass ich das eigentlich nicht mache. Ne? Also selbst wenn man die Person gerade verachtet oder so, sagt man nicht, ich habe Beziehungsstress, weil das ist doch eigentlich eine unfreundliche Sprache. So, nicht? Also jetzt sozusagen, wenn man schon nach dem Gehalt, auch nach dem pragmatischen und historischen Gehalt von Worten fragt, dann muss man sagen, dass der Begriff der Beziehung ja genauso belastet durch bestimmte Implikationen. Da müsste man mal gucken, was kommt denn darin zum Ausdruck. Aber gut, also jetzt machen wir vielleicht einfach mal.